Kundgabe 3208. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.07. und 1.08.1944. Das Wort. Geistig und irdisch. Das Wort, das nicht lebendig ist, wird seine Wirkung verfehlen. Es kann wohl ausgesprochen werden, doch ihm fehlt der Geist. Und also erwecket es nicht zur Tätigkeit. Und darum muss das Wort stets vom Geist belebt sein, soll es seine Wirkung ausüben auf den Hörer des Wortes. Es muss von der Kraft durchdrungen sein, die das Zeichen des Lebens ist. Und diese Lebenskraft geht nur von Gott aus. Es ist sein Geist, der in seinem Wort zum Ausdruck kommt und der wahrhaft lebensspendend ist. So wie das Wort vom Menschen ausgeht, muss dieser seine ganze Überzeugung hineinlegen, um auf den Mitmenschen eine Wirkung auszuüben. Und er wird diese Überzeugung aufbringen können, so er das Wort zuvor von Gott empfangen hat. Ist aber nicht Gott selbst die Quelle des Wortes, dann kann es wohl aufgenommen werden vom Mitmenschen, doch die Wirkung wird ausbleiben. Es ist Menschenwort, und ihm fehlt der Geist, der lebendig macht. Es wird nicht von Bestand sein, es wird vergehen wie alles, was irdisch ist. Es wird keine Kraft ausstrahlen und keinen merklichen Segen bringen. Es wird ein totes Wort sein, wenngleich es verfochten wird. Es muss dem Wort die Kraft der Überzeugung innewohnen. Es muss der Mensch fühlen, dass das, was er spricht, Wahrheit ist. Dann wird er so reden, dass es nicht ohne Wirkung bleibt auf den Mitmenschen. Die göttliche Liebe gibt den Menschen das Wort, um sich selbst kundzutun. Und sie gab den Menschen die Fähigkeit, selbst wieder durch das Wort sich verständlich zu machen. Es ist diese Gnadengabe unermesslich, bedeutet sie doch erst das wahre Leben, weil ohne das Wort ein toter Zustand herrschen würde, ein Zustand des Nichtverstehens, eines stumpfen Dahinlebens, ohne Wissen um den anderen, um dessen Denken und Leben. Das Wort erst belebt und macht die Menschen zu selbstständig denkenden und handelnden Wesen, die miteinander Verbindung haben können, die durch das ausgesprochene Wort in Kontakt treten zueinander, die sich belehren und ihre eigenen Gedanken und Eindrücke dem anderen vermitteln können. Doch es darf nicht gedankenlos dahingesprochen werden, sondern es muss geistig belebt sein. Es muss Denken und Sprechen übereinstimmen, ansonsten es keinen Widerhall erweckt, sondern am Ohr des anderen verweht. Denn dazu ward dem Menschen der Verstand. Er kann denken, bevor er sich durch das Wort äußert. Er ist fähig, Sinn und Geist hineinzulegen in das, was er spricht. Und dies Kraft seines Verstandes, soweit es irdische Dinge betrifft. Will aber der Mensch geistig tätig sein, das heißt, Worte geistigen Inhalts vermitteln, so muss der Geistesfunke in ihm selbst zum Leben erwacht sein, soll das Wort wirken. Es muss das Wort selbst lebendig sein. Es muss der Verstand, sowohl als auch das Herz, den Mitmenschen anregen zur Tätigkeit. Der Verstand muss es durchdenken und das Herz den Willen anregen, zu befolgen, was durch das Wort dem Menschen anempfohlen wird. Dann erst ist Leben in dem Wort. Es zeugt vom Geist Gottes, so es den Geist im Menschen erweckt. Denn das Wort ist das Mittel zur Übertragung von Gedanken. Es ist die Verbindungsmöglichkeit von Mensch zu Mensch auf Erden und von Gott zum Menschen auf geistigem Gebiet. Es ist das Wort das Zeichen seiner übergroßen Liebe zu den Menschen. Es ist das Mittel zur Gewinnung der Seelen für die Ewigkeit. Auf Erden aber ist es gleichfalls segensreich, so es gebraucht wird zur Ausübung uneigennütziger Nächstenliebe, so das Wort voll Liebe geboten wird, auch wenn es irdische Dinge berührt. Doch immer muss das Wort ausdrücken, was das Herz empfindet. Es darf kein totes Wort sein, gedankenlos hingesprochen und eindruckslos empfangen. Dann wird es nicht gewertet als das, was es ist, als Ausdrucksform der innersten Gedanken, als Mittel zur Übertragung dessen, was das Herz bewegt, als Mahner und Warner vor Ungerechtigkeit, als Antrieb zu geistigem Streben und als Beweis göttlicher Liebe, die im Wort sich kundgibt, allen denen, die leben wollen und also den Geist in sich zum Erwachen bringen. Denn Gott ist Geist und kann nur durch den Geist zu den Menschen sprechen und ihnen sein Wort vermitteln. Amen.